3 7 gewonnen. 47 48 wieder gewonnen. 76 91 wieder gewonnen. Schummelst du? Nein. 357 389 wieder gewonnen. Noch ein Spielchen gefällig. Ja. Du hast verloren. Du fängst an. Abwärtsbunker. Ein Hörcomic von Halfpast selber schuld. Musik und Realisation Halfpast selber schuld. Erstes Kapitel, in dem der Superheld Dunkelziffer ungerechterweise verhaftet wird und in die Mühlen des eigenen Gesetzes gerät. Als ich aufwach, sitze ich schief auf einem Stuhl, der an die Wand gelehnt ist. Meine Arme sind in Ketten. Mein Rüssel ist abgeklemmt. Meine Rüstung ist weg. Hätte ich bloß bessere Unterwäsche angezogen. Vor mir stehen zwei Polizisten. Der eine offensichtlich gut. Er trägt eine Willkommensblume. Der andere erkennbar böse. Den Bösen erkenne ich. Er ist mein Kollege. Schmidt. Schmidt ist der Gemeinste bei der Superheldentruppe Noblesse. Er kann jede Gemeinheit, die in seiner Gegenwart stattfindet, verdoppeln und zurückgeben. Außerdem kann er alte, auswendig gelernte Bosheiten jederzeit wieder abrufen und dadurch auch Verbrechen ahnden, die niemals stattfanden. Bei einem Attentat verlor er einst sein Gewissen, was seine Fähigkeiten noch maximierte. Das machte ihn zu einem großartigen Folterer und Innenminister. Ich wünsche einen guten Tag, Herr Dunkelziffer. Hübsche Unterwäsche. Doch es wird ein böser Tag, Dunkelziffer. Ich finde deine Unterwäsche krank. Ah, ihr spielt wohl guter Bulle, böser Bulle. Nein, auch ich bin böse, aber ich bin witzig. Au! Ah! Aua! Blabla, bla. Viele Häuser kaputt, darunter auch Häuser von Royal. Sie erinnern sich, Royal, unser gelobter Führer von Prismas Gnaden. Schmidt, du machst Witze. Alles gehört Royal. Es geht immer was kaputt. Still! Au! Ich habe bereits erste grobe Pläne ihrer Nervenbahnen durchgesehen. Und sie tragen keine Rüstung. Also schweigen Sie besser, damit ich mein neu erworbenes Wissen nicht schon jetzt an Ihnen erproben muss. Weiter im Schuldregister. Eigentum zerstört, Kleidung von Teamkollegen vorsätzlich gefährdet, Angst und Schrecken mit Quote 8 verbreitet, und das sind nur die inoffiziellen Messungen. Ohne Pass stehen Sie nicht mehr unter dem Schutz von Noblesse und Ihrer Versicherung. Auch der Import-Export-Sender wird Sie so nicht mehr unterstützen, wie Sie sicherlich bereits geahnt haben. Da wir gerade dabei sind, kündige auch ich hiermit offiziell unsere Freundschaft, damit mir da nichts Privates im beruflichen Wege steht, wofür Sie sicherlich Verständnis aufbringen. Ah, Sie haben die Verständniserklärung bereits unterschrieben. Bestens. Ganz schlimme Schrift. Aber na gut, sie sind ja gefesselt und man ist ja kein Unmensch. Die Noblesse-Tätowierung wird Ihnen in den nächsten Tagen im Gefängnis entfernt, beziehungsweise überbrannt. Aber keine Sorge, kein Gefängnis ohne Verhandlung. Die Verhandlung ist ja immer das Schönste. Wir warten eigentlich nur noch die Meinungsumfragekorrekturen ab. Kommen Sie mit! Jetzt messen wir Ihre Grenzen aus. Ich freue mich schon. Und Sie? Und und laufen Sie gerade. Und sprechen Sie mich nicht an, sonst aktivieren Sie da womöglich etwas, das Sie nie wieder loswerden. Und sehen Sie, auch ich kann witzig sein. Das ist jetzt rein hypothetisch. Sollten wir uns nochmal treffen und Sie dürften reden, was so wahrscheinlich niemals mehr vorkommen wird. Aber falls doch, dann wäre mir lieber, Sie würden mich nicht mit Du ansprechen. So etwas macht mich nachhaltig zornig. Wir sind ja keine Freunde. Ihr Gesichtsausdruck verrät mir, dass Sie verstanden haben. Dunkelziffer, Sie haben ja Angst. Herzlich willkommen auf der anderen Seite des Folterkomplexes. Geh doch. Folterkomplex ist eine eigene Welt, die sich wenig darum schert, was sich außerhalb ihrer Grenzen abspielt. Der Folterkomplex ist ein rechtsfreier Raum für Superwesen wie du und ich, eine bunte Spielwiese für alles Mögliche und Unmögliche. Hier können neu angeeignete Kräfte in Ruhe an Schwächeren oder an Gefangenen getestet werden. Hier werden all die Gestalten, die nicht gesellschaftsfähig sind, zurechtgestutzt und zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft umfunktioniert. Und das alles dank der Steuern und der perfekten Schallisolierung in einer himmlischen Ruhe. Gelingt das Resozialisierungsvorhaben nicht, so werden die Strolche in einem der sichersten Gefängnisse des Komplexes untergebracht, dem berüchtigten Abwärtsbunker. Früher nur lebenslänglich, um genau zu sein, lebenslänglich minus der davor gelebten Zeit, die man ja schon in Freiheit verbracht hatte. Diese bereits gelebte Zeit wurde einem damals nicht genommen. Heutzutage aber werden einem auch diese Tage in Freiheit nachträglich entfernt und ungeschehen gemacht, sodass man am Ende gar nicht lebte. Herzlich willkommen im Gefängnis Abwärtsbunker. Ich bin Ihr Wärter auf der ersten Etage. Im Gefängnis? Aber ich hatte doch noch nicht einmal eine Verhandlung. Doch, die hatten Sie. Aber dann müsste ich mich doch daran erinnern können. Nein, natürlich nicht, denn diese Verhandlung war unter Ausschluss der Öffentlichkeit und da Sie Teile der Öffentlichkeit sind, wurden Sie ausgeschlossen. Ach, und wie ging es denn aus? Mein Name ist Dunkelziffer. Das kann ich Ihnen nicht sagen, denn die Verhandlung kann leider nicht mehr eingesehen werden. Sie wurde versehentlich gelöscht. Und wie geht es jetzt weiter? Kopf hoch. Da kann man nur abwarten. Wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Werden Sie ein besserer Mensch. Hier ist Ihre Information als MP73. Na? Immer mir muss das passieren. Verflixte Technik. Im Abwärtsbunker wird nämlich jeder Gefangene von Tag zu Tag ein Stockwerk tiefer verlegt. Damit spart sich der Gefangene das Zählen der Tage, da die Nummer des Untergeschosses die genaue Aufenthaltszeit in Tagen anzeigt. Keiner kommt hier jemals wieder raus. Nicht einmal tot. Wer tot ist, hilft in der Küche mit. Wenn Sie mich verstehen. Jedes Stockwerk ist anders, als Teil des staatlichen Mentalgesundheitsprogramms, das aus unseren Insassen bessere Menschen machen soll. Und je weiter man runterkommt, umso besser wird der Mensch. Schöne Idee, nicht wahr? Niemand weiß, wie viele Stockwerke es tatsächlich gibt. Für die Wärter der untersten Ebenen lohnt es sich jedenfalls nicht mehr, an die Oberfläche zurückzukommen, da ihr Jahresurlaub nicht ausreicht, um nach oben und wieder zurückzugelangen. Der Weg wäre eigentlich durchaus zu bewältigen. Allerdings kosten die massiven Sicherheitsvorkehrungen zu viel Zeit und auch Geld. Und wer sich verspätet, ist schnell Job und Familie los. Deshalb hört man von unten nichts als Jammern und Klagen. Und das nicht nur von den Wärtern. Da stand Dunkelziffer nun. Ohne Rüstung, mit abgeklemmtem Rüssel, in furchtbarer Unterwäsche, auf der ersten Etage des Gefängnisses Abwärtsbunker und wartete auf seine erste Operation. Man gab ihm eine Nachricht, die sagte: Sie befinden sich auf Etage 1. Diese Etage ist eine rein medizinische. Halten Sie sich bereit, seien Sie kooperativ. Widerstand ist nicht erwünscht. Bleiben Sie nüchtern, Sie werden gleich operiert. Zu Ihrer Teilnahme stimmen Sie automatisch zu. Dann zerstörte sich die Nachricht selbst und verletzte Dunkelziffer. Au! Jahre später sagte die Nachricht, es täte ihr leid. Sie hätte damals den Text mit der Selbstzerstörung als nicht ausgereift empfunden und daher einfach weggelassen. Nachrichten. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Zweites Kapitel, in dem Dunkelziffer schlechte Neuigkeiten über seinen Rüssel erfährt, von einem prima Kerl namens K. berichtet, einen unbeliebten Sprücheklopfer kennenlernt und in dem an einen von Dunkelziffer eingesperrten, harten Steuerburschen erinnert wird. Sie befinden sich auf Etage 2. Diese Etage ist eine rein psychologische. Halten Sie sich bereit, seien Sie kooperativ. Verbaler Widerstand ist teilweise erwünscht. Ich zerstöre mich nun selbst. Abstand halten. Schichtwechsel, na? Wie geht's denn unserem violetten Ex-Freund? Bleiben Sie ganz locker und berichten Sie. Sie schweigen, tut es nur noch mehr weh. Als ich auf der ersten Etage zum ersten Mal operiert wurde und man mir versprach, wenn ich reden würde, gebe man mir ein wirksames Schmerzgegenmittel. Da redete ich so viel, dass mir die Geschichten auszugehen drohten. Entzücken! Ich erzählte von Dingen, die ich unter Umständen nie erlebt hatte. Und ich erzählte von den Einsätzen. Von meinen großen Tagen bei Noblesse. Wir sind hochzufrieden. Ja, am Ende waren dann doch alle zufrieden. Ich bemerkte, dass alle Geschichten, die ich ihnen erzählt hatte, wie aus meinem Gedächtnis gelöscht waren. Die Geschichten werden zunächst nur als Buch veröffentlicht. So soll die aufwendige Operation im Nachhinein finanziert werden. Wenn mir die Geschichten ganz ausgehen sollten, müsste ich von meinem letzten Wissen über meine Körperfunktionen sprechen. Das wäre fatal. Wurden Sie gut behandelt auf der medizinischen? Ich traf einen Kerl namens K. Wir tauschten unsere Zellennummern aus. K. ist ein verschlossener Typ, der in allem nur das Schlechte sieht. Er schätzte unsere Zukunft als verhältnismäßig hoffnungslos ein. K. ist ein verschlossener Typ. Als verhältnismäßig hoffnungslos ein. Ein prima Kerl, dieser K. Ich sah, wie sie K. holten, um ihn zu operieren. Was er ihnen wohl alles erzählte. K. hatte bei der Operation auf der ersten Etage unter anderem erzählt, dass er immer noch bedrückt sei, weil er besessen gewesen wäre von einem Dämonen namens Turmalin. Er hätte seinen Körper gemietet. So bekam K. einen Termin in einer Psychogruppe für traumatisierte Mietmenschen. Um mal wieder ein bisschen unter die Menschen zu kommen, überlegte er, danach ein wenig durch die verschiedenen Büros der zahlreichen dort ansässigen Psychogruppen zu schlendern und eventuell den einen oder anderen Menschen zu treffen, um mit ihm dann eine Tasse Kaffee zu trinken und sich gegenseitig das Herz auszuschütten. Der erste Menschenähnliche, auf den er traf, wollte genau das Gegenteil. Er schüttete den Kaffee aus und versuchte, sein Herz zu trinken, was ihm aber nur zum Teil gelang, da ein Gerechtigkeitsquader in der Nähe war und sofort zur Hilfe kam und dem Menschenähnlichen verbot, mehr als die Hälfte zu trinken. Der Quader erklärte, dass K. ab jetzt die Berechtigung hätte, auch noch in die Psychogruppe für Halbherzige zu gehen. Rein medizinisch stünde dem nichts im Wege. Doch er war halbherzig und konnte sich nicht entscheiden, und so verschenkte er die Möglichkeit an den Nächstbesten, was bedeutet, der Quader wird dem Nächsten, den er rettet, ein doppelt so gutes Angebot gemacht haben. Verwirrt und einsam zog K. weiter. Außerdem hatte er nun überhaupt keine Lust mehr auf Kaffee. Er ging zurück in seine Psychozelle und bemerkte, dass er bedeutend leichter wurde durch das Ausgetrunkenwerden. Er fragte sich, ob man das Herz wohl ein weiteres Mal halbieren kann. Für Dunkelziffer barg die psychologische Station eine schlimme Überraschung anderer Art. Es fing ganz harmlos an. Ein Wärter kam vorbei und starrte auf seinen Rüssel, dass es schon peinlich wurde. Wohl noch nie einen Rüssel mitten im Gesicht gesehen. Rüssel? Nein. Aber noch nie so eine große Fleischwunde mitten im Gesicht gesehen. Sie hatten einen Rüssel. Den hat man ihnen vermutlich herausgerissen, was bestimmt weh tat und tut. Bestimmt konnten sie einige Kunststückchen damit. Schade, die werde ich jetzt wohl nie sehen. Ja, die besten Sachen kommen meistens nicht an der ersten medizinischen Etage vorbei. Die Wunde sollten sie aber besser verbinden, da kann sich schnell etwas entzünden. Aber meine Hände sind gefesselt. Ja, das ist tragisch. Ich denke, man wird ihnen irgendwann die Fesseln abnehmen oder abnehmen lassen, wenn es dann noch nicht zu spät ist. Könnten Sie nicht vielleicht helfen? Nein, so etwas kann ich nicht. Und wenn ich ein wenig recherchierte, fände ich sicher bald heraus, dass es mir sogar verboten ist. Ich wünsche Ihnen wirklich, wirklich alles Gute. Am dritten Tag kam Dunkelziffer auf eine Freundschaftsstation, wo Gefangene, die weder farblich noch in Gedanken zusammenpassen, zueinander gesperrt wurden, um etwas über Freundschaft zu lernen. Ich nehme das große Bett. Zu Dunkelziffer wurde ein unbeliebter Sprücheklopfer gesperrt. Karl Klebebart. Das kam Dunkelziffer dennoch nicht ungelegen, da er Geschichten für seine tägliche Folter brauchte. Und Karl Klebebart redete viel. Sehr viel. Die verrückten Geschichten und Abenteuer von Karl Klebebart. Wie ich die Sonne wieder anschaltete. Es gab eine plötzliche Sonnenfinsternis, aber ich reagierte schnell. Ich machte eine kleine, aber mächtige Handbewegung. Sofort war das Sonnenlicht wieder da. Niemand hatte bemerkt, dass die Sonne kurz verschwand, da ich ja glücklicherweise rechtzeitig beherzt eingriff. Ich möchte diese Situation nicht überbewerten, aber mein heldenhaftes Eingreifen wollte ich doch nicht unerwähnt lassen, da ich wegen der allgemeinen Unaufmerksamkeit schon ein bisschen sauer war. Sollte so etwas nochmal passieren, dachte ich mir, lass ich die Sonne erstmal aus und warte, bis alle mich auf Knien anbetteln, dass ich die Sonne doch bitte wieder scheinen lassen möge. Erst dann, sag ich, okay, und mache eine kleine, aber mächtige Handbewegung. Karl Klebebart redete sehr viel. Als ich mich bei Noblesse bewarb, stellte sich heraus, dass ich laut Meinungsumfragen gar kein Superheld mehr war. Und dass ich dank der weiblichen Wählerinnen sogar in den Superschurkenbereich gerutscht war, nachdem mir verschiedene Spaßverbrechen angedichtet wurden. Noblesse erkannte damals in mir einen Freund, der verhaftet werden musste. Was ich nicht gut fand. Ich schwor Rache und zog ganz offen in Erwägung, auch nach einer langjährigen Haftstrafe von diesem Schwur nicht abzukommen und dann immer noch einen gewaltigen Rachedrang zu verspüren und zusätzlich schlechtes Karma zu verbreiten. Bei Noblesse war man schon immer offen für gute Argumente. Und anstelle von Gefängnis schickte man mich zur Verbrecherorganisation Harter Aufprall, wo per Meinungsumfragen diskreditierte Ex-Helden das Verbrechenshandwerk erlernen können, ohne dabei vorher auf die schiefe Bahn geraten zu müssen. Karl. Danach war ich Kandidat der Reha-Show Folterkomplex sucht den Superhelden, FKSDS. Die Sendung konnte sich aber nicht durchsetzen, wegen des schäbigen Konzeptes und der saudummen Abkürzung. Also mussten die Container geräumt und die Kandidaten anders untergebracht werden. Und hier bin ich. Karl. Jetzt habe ich völlig umsonst den Freiheitstanz einstudiert und mir elektrische Augenbrauen verpassen lassen. Karl. Ja? Kannst du das noch mit der Sonne? Ja. Auch wenn wir das hier drin nicht mitkriegen. Mach doch mal. Knips denen da draußen die Sonne aus. Ich kann sie nur anschalten, nicht abschalten. Oh, schade. Kai Klebebart, wir müssen hier raus. Und ich weiß auch wie. Erst schlafe ich aus. Dann mache ich einen Plan. Dann breche ich aus. Dann ziehe ich jemanden zur Rechenschaft. Dann stürze ich den Tyrannen. Dann verändere ich das System. Dann zeige ich allen, was Gerechtigkeit ist. Und dann schlafe ich erstmal aus. Sag mal, was wollte ich denn als erstes? Ausschlafen. Gute Nacht, Dunkelziffer. Ja, gute Nacht, Karl. Zur selben Zeit. Ganz woanders. Nämlich in einem vergessenen Kerker eines geheimen Untergeschosses der gigantischen Sportanlage des Folterkomplexes saß ein aus Spaß eingesperrter Gefangener. Allegro. Allegro war ein unschuldiger Bürokrat, der bei seiner Arbeitssuche an Dunkelziffer geriet. Allegro kam mit ehrenvollen Absichten. Er wollte im Namen Prismas für Noblesse Verbrechen und Leichen zählen und sie in mathematische Zusammenhänge bringen. Außerdem hätte er auch die Steuern gemacht. Allegro hatte mit Dunkelziffer ein ganz normales Erstlingstraining absolviert. Dunkelziffer hatte ihn nur zum Spaß bestraft und eingesperrt und wollte ihn zum nächsten Training eigentlich wieder freilassen, um ihn dort den anderen Noblesse-Mitgliedern als harten Steuerburschen zu präsentieren, den man eigentlich nur noch mit allen Wassern waschen müsste. Doch dazu kam es nicht, da Dunkelziffer vorher ins Gefängnisabwärtsbunker gesteckt wurde und dadurch das nächste Training verpasst hatte. Verflixt, eingesperrt und vergessen worden. Verdammter Dunkelziffer! Aber als Glück im Unglückspilz hatte Allegro während seiner Gefangenschaft immerhin eine große Kiste mit Büromaterial gefunden. Unglaublich! Alles da, was ich brauche. Falls ich hier etwas Totes finde, kann ich es tatsächlich lückenlos archivieren. Da bräuchte ich nur noch ein paar Ordner. Donnerwetter! Ordner! Drittes Kapitel, in dem Dunkelziffer kennengelernte Kerle besser kennenlernt und zwei Fluchtpläne entwirft, wovon einer auf einem bereits bestehenden Fluchtplan basiert, der auf einer Legende beruht, die hoffnungsfroh um die 57. Etage rankt und in dem Allegro den Feind fürs Leben findet. Wenn ich tot bin, schlaf ich aus. Ich geh nicht mehr aus dem Haus. Werd mich nicht mehr verbinden. Aus. Wenn ich tot bin, ist's geschehen. Werd die Sonne nie mehr sehen. Dann werd ich nichts mehr essen. Die Sonne nie mehr sehen. Und werde nie mehr was vergessen. Und vielleicht die Welt verstehen. Selbstmörderhymne. Es ist die Selbstmörderhymne. Doch singen, leben noch. Wenn ich tot bin, schlaf ich aus. Was ist das? Ich geh nicht mehr. Wer macht diese Musik? Aus dem Haus. Das ist K. Er wurde zu uns verlegt. Sie haben ihm sein Schreibzeug genommen und ihm eine Gitarre aufgezwungen. Eine Gitarre? Karl, sei nicht so deprimiert. Ich bring uns hier raus. Ich bin nicht Karl. Ich bin K. Wenn ich tot bin, ist's vorbei. Mit Gewalt und Barbarei. Dann kann ich nicht mehr sterben durch Gewalt und Barbarei. Und man kann mich nicht mehr bewerben. Und ich brauche keiner zwei. Das ist die Selbstmörderin, das ist für alle das Beste. Das ist die Selbstmörderin. Es ist der Traum eines jeden Gefangenen, eines Tages auszubrechen. Und es gibt eine Legende, die besagt, dass der Architekt des Abwärtsbunkers, Schaub, vor Hunderten von Jahren selbst verurteilt und in sein eigenes Gefängnis gesteckt wurde. Schaub kannte den kürzesten Weg zu einem Belüftungssystem, das in die Freiheit führt oder in die Nähe davon. Er begann der Legende nach einen Tunnel auf der 57. Etage und gilt damit als der Erfinder der Gefängnislotterie. Jeder Gefängnisinsasse lernt diese Geschichte im Laufe seiner Haft kennen und gräbt an seinem 57. Gefängnistag, falls er zufällig in der richtigen Zelle sitzt, für sich oder für den Glücklichen, der am Tag des Durchbruchs tatsächlich auf der 57. Etage ist und dann in der richtigen Zelle sitzt. Diese Informationen wurden per Morsealphabet von Etage zu Etage geklopft, bis dann allerdings ein Stümper inhaftiert wurde, der das Alphabet nicht kannte, weshalb diese und alle weiteren alten Geschichten verloren gingen für die, die nach diesem Stümper eingekerkert wurden. Ein Wunder, wie sich die Legende überhaupt weiter verbreiten konnte. Die Wärter wussten nichts von dieser Legende, da sie sogar heute noch das Morsealphabet für eine rhythmische Eigenart der violetten Gefangenen halten. K, sei nicht so deprimiert. Wir brechen aus, das ist sicher. Und die 57. Etage ist nur eine der Möglichkeiten. Kennst du die legendäre Lego-Etage? Oh nein, Knastmärchen. Sollte die Lego-Etage nämlich vor der 57. Etage kommen, dann brechen wir schon dort aus und sind noch früher frei. Vielleicht ja morgen früh. Ich hab da schon ein paar Ideen. Lego-Etage? Nie gehört. Als ich klein war, hab ich davon gelesen, dass es diese Etage gibt. Etliche Kuriositäten und massig Basissteine existieren dort. Damals schwor ich mir, wenn ich groß bin, dann werde ich ins Gefängnis gehen und auf dieser Etage den ganzen Tag lang mit Lego spielen. Und ich würde etwas aus Lego bauen, das mir hilft, auszubrechen. Ich hatte deswegen monatelang Ärger mit meinen Eltern, die mich schließlich zwangen, den Wunsch zu widerrufen. Sie waren gläubige Halbmenschen, die insbesondere an das Erfüllen von Wünschen glaubten. Da tat ich ihnen dann den Gefallen. Aber nun könnte mein abgeschworener Kindheitstraum tatsächlich in Erfüllung gehen. Die gibt's doch gar nicht. Diese Lego-Etage. Schweig, Karl! Ich bin nicht Karl. Ich bin K. Ach, ich kann euch einfach nicht auseinanderhalten. Immer seid ihr dagegen! Etage 7, gleich morgens. Ist dies die Lego-Etage? Nein, hier ist die schmerzorientierte Etage. Hier werden Grenzerfahrungen erlebt. Etage 11. Ist dies die Lego-Etage? Nein, das ist die Reinigungsetage. Hier wird das Innerste nach außen gekehrt. Etage 16. Ist dies die Lego-Etage? Nein, hier ist die Fehler-Etage. Hier bekommt Ihre menschliche Korrektur den Feinschliff. Etage 40. Ist dies die Lego-Etage? Ja, hier sind Sie richtig. Das war einmal die Lego-Etage. Sie wurde leider abgeschafft, weil damals so viele Kinder den Wunsch äußerten, später einmal ins Gefängnis kommen zu wollen. Wir Wärter mochten diese Ebene sehr, wegen ihrer logischen Pädagogik. Ohne diese kleinen dummen Schwätzer gäbe es heute noch diese Ebene. Stattdessen werden nun auf dieser Etage alle Pläne und Entwürfe zu Lego-Waffen, die die Gefangenen schon immer anfertigten, eingesammelt und öffentlich belächelt und verbrannt. Ein Atomhakenzieher! Verdammt! Eine Uranramme! Verflixt! Und hier dachte jemand, es gäbe feuerfeste Basisplatten. Kinder sind ja so blöd. Vermaledeit. Genau so etwas hab ich geahnt. Die verrückten Geschichten und Abenteuer von Karl Klebebart. Wie ich den größten Streit der Geschichtete erst anzettelte und dann schlichtete. Zwei Länder, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten, pflegten ihre Konflikte sehr gut und hatten eine konstante Streitkultur. Man führte Kriege oder spielte Fußball gegeneinander. Alles war sehr harmonisch, bis ich eines Tages in die Runde trat und mich auf beide Seiten stellte. Alle wollten sogleich mein Freund sein, doch ich zeigte beiden nur die kalte Schulter, wobei ich wahllos mal die linke und mal die rechte Seite meiner kalten Schulter zeigte. Die Länder dachten beide, das sei die Schuld des anderen Landes und läuteten den größten Streit der Geschichte ein. Ich wollte wirklich nicht der Urheber dieses Streits sein, also nahm ich die beiden Länder zur Seite und erklärte ihnen klipp und klar, dass ich keinerlei Interesse hätte, ein Land zum Freund zu haben. Und dass sie mal schön so wie bisher weitermachen und nicht gleich den größten Streit der Geschichte vom Zaun brechen sollten. Schnell zeigten sich die beiden einsichtig und kehrten mit roten Wangen an den Platz zurück, an dem sie aufgehört hatten. Karl? Psst. Karl, sollen wir Plan 57 nochmal durchsprechen? Ach, was bin ich plötzlich müde. Gute Nacht, Dunkelziffer. Gute Nacht, Karl. Gute Nacht! K. Wahrscheinlich nicht, Karl. Gute Nacht, K. Wahrscheinlich nicht, Dunkelziffer. Zur selben Zeit, woanders, machte Allegro in seinem Spaßgefängnis große Fortschritte. Es war ihm gleich zu Beginn, als er die Kiste fand, komisch vorgekommen. Alles, was er sich gerade wünschte, schien zufällig in der Kiste zu sein. Er hatte immer etwas zu essen gefunden, wenn er hungrig war. Es gab für spontane Ordnungseinfälle stets das richtige Formular und als er ein Nickerchen machen wollte, war da sogar eine Schlafbrille in der Kiste. Er hatte versucht, sie komplett auszuräumen, was ihm nicht gelang. Ja, nicht gelingen konnte, denn Allegro hatte die unendliche Kiste gefunden. Er ahnte, dass dies eine besondere Kiste ist, und er sehnte sich nach einer Bedienungsanleitung, die er selbstverständlich auch sofort fand. Sie lag unter dem Leselicht. Beim Durchlesen der Anleitung wurde Allegro das Ausmaß dieser Kiste bewusst. Die unendliche Kiste. Diese sagenumwobene unendliche Kiste kann niemals leer werden. Denn sie beinhaltet absolut alles. Und vieles davon gibt es sogar doppelt zum Tauschen. Es ist eine geniale Kiste für jemanden, der sammelt. Und sie ist nicht schwerer als ein Klavier. Jeder Sammler würde für sie töten oder sogar die eigene Sammlung opfern. Sie hat Zugang zu jeder Stelle, die es gibt. da sie ja auf alles Zugriff haben muss. Dadurch könnte man, durch sie, zu jeder Stelle, zu der man gelangen will, gelangen. Mit dieser Kiste und ihren gewaltigen Fähigkeiten und der damit entstandenen unendlichen Archivierarbeit schien Allegro endlich den lang ersehnten Feind fürs Leben gefunden zu haben. In diesem Moment sprang aus der Kiste eine Maxi-Ratte. Viertes Kapitel, in dem das Geheimnis um die 57. Etage gelüftet wird und mindestens zwei Geschöpfe daran arbeiten, fliehen zu können. Glaubst du daran, dass Prisma existiert? Nein, denn in Prisma steht geschrieben, glaube nicht an mich. Aber die Existenz des Buches Prisma beweist doch, dass Prisma existiert. Aber wenn man sich daran hält, glaubt man nicht daran. Ich verstehe es auch nicht, aber die ersten Regeln sind unter allen Umständen einzuhalten. So spannend unser Gespräch auch sein mag, ich muss jetzt leider arbeiten. Sie befinden sich auf Etage 57. Diese Etage ist zum Ansporn, ein besserer Mensch zu werden. Benutzen Sie bitte die Trainingsgeräte und legen Sie sich eine Stromverbindung. Wir produzieren hier Energie auf hohem Standard, um die neu gewonnene Energie nicht für Explosionen zu verschwenden. Zerknüllen Sie mich bitte und werfen mich weg. Die ersten Stunden waren für alle sehr enttäuschend. Nichts als Schmerzen und verplemperte Zeit. Als dann endlich die unbeaufsichtigte Phase gekommen war, waren Dunkelziffer, Karl Klebebart und K. völlig erschöpft, aber immerhin frisch geduscht. Sofort alles nach Tunneln absuchen. Hier, hinter dem Versteck, das der Wand verblüffend ähnlich ist, ist tatsächlich ein angefangener Fluchttunnel. Fantastisch. Ich wusste es. Wir sind in der richtigen Zelle gelandet. Da, ein Schild. Denkt daran, wenn es nicht klappt, 10 Minuten vor Etagenwechsel wieder aufzuräumen. Gefängnislotterie. Immer schön fair bleiben. Machen wir! Seht mal, die ganzen Zettel. Das sind wohl Nachrichten von all denen, die vor uns hier waren und es auch nicht geschafft haben. Aber wir schaffen das! Wir schaffen das! Ich lese mal. Gratulation von der 58. Wohin mit der ganzen Erde? Wir müssen sie essen. Was? War ein Witz. Wir schütten sie in den Stuhlgang, Vernichter. Herr Klebebart, du bist genial! Viel Erfolg wünschen euch eure deprimierten Kellernachbarn unter euch auf 58. Mann, leg die Zettel weg, mach mit! Komm schon, K, mach mit! Komm schon, K! Vergesst die Sache. Ich fass es nicht. Der liest sie alle. Lies lauter. Vielleicht hilft ja die Vibration. Charlie Junior, alter Depp. Wenn du das liest, dann warst du schon wieder zu blöd für die einfachsten Sachen und hast dir den Abwärtsbunker echt verdient. Gezeichnet Charlie Senior. Charlie Senior? Den kenne ich. Brauchst du vielleicht ein Kissen, Karl? Schluss mit dem Gerede, weitergraben! Die 58. fordert von euch. Los, Karl, pack mit an! Zusammen könnten wir es schaffen! Drei Graben schneller als zwei! Graben! Los! Ein Motivations. Das ist ja kaum Platz. Schau! Das ist doch kein Lied. Schaub, schaub, schaub! Pass schaub, auf, schaub, dass ihr den Zwang nicht schaub, so gut schaub, versteckt. Schaub, nein, schaub, schaub, schaub, schaub, das letzte Mal gegraben worden zu sein. Nimm den Blechteller! Schaub, nimm den Blechteller! Ist diese Wand eigentlich? Wir konnten noch nicht an uns schreiben. Endlich mal was passiert! Nimm den Blechteller! Mit dem Löffel geht es aber gut. Aber mit dem Teller, da geht's schneller! Los, Ende der Diskussion! Was wollten die damit sagen? Schaub! Schau, schau, schau, schau, schau, schau, schau, schau, schau, schau. Es fühlt sich hohl und dünn an. Schnupf mal. Was? Es hört sich hohl an. Tatsächlich, wir sind ganz nah dran. Ohne Aussicht. Ein Loch, ein Loch, ein Loch. Es ist ein Loch. Wir haben einen Durchbruch. Wir haben einen Durchbruch. Meine Hand passt schon durch. Weiter los. Los, Hand raus. Nimm die Hand raus. Hand raus. Etagenwechsel. Verdammt. Die nächsten werden es schaffen, nicht wir. Jene, die einen Tag nach uns inhaftiert wurden. Welch grausamer Witz auf unsere Kosten. Lass uns weitergraben, bis wir entweder ausbrechen oder erwischt werden. Scheißegal, ob der Fluchttunnel entdeckt wird. Wenn wir nicht ausbrechen können, dann soll es niemand. Ha! Endlich mit. Mach mit los. Schaub, schaub. Schaub, schaub, schaub. Mann, Sabotage. Sabotage. Nein! Wir müssen alles wieder aufräumen! Alles müssen wir aufräumen! Alles muss unverdächtig aussehen, damit die Nächsten es schaffen können! Nein! Wir hauen alles kurz und klein! Tja! Mach endlich mit! Nein! Nochmal! Nochmal alles geben! Los! Wir müssen alles geben! Irgendwie muss es gehen! Tja! Wird es nicht kommen. Es ist vorbei. Schreib einen Gratulationszettel. Gratulation von der 58. Ihr schafft den Ausbruch. Genau so etwas hab ich geahnt. Das war's schon. Das ist der letzte Zettel. Also der erste. Keine Nachricht von uns. Wir haben schon das Schild gebastelt. Schaub und Co. Fünftes und letztes Kapitel, in dem die unendliche Kiste für die eine oder andere Wendung sorgt, sich für zwei Drittel des Fluchttrios Wesentliches ändert und wo drei Gestalten letztendlich zwei Gründe zum Lachen haben. Aus Erfahrung wurde die 58. Etage zur Etage der Enttäuschten. Die Gefängnisleitung kannte die Ursache nicht, aber Fakt war, dass alle dort so schlapp und unmotiviert waren, dass man beschloss, das sei schon Folter genug und man könne dort die Gefangenen einfach in Ruhe lassen. Das spare auch Mittel. Alle waren deprimiert. Aber es war nur eine Frage der Zeit, wann sie nicht mehr deprimiert sein würden. Ungeziefer. Unverschämtheit! Ich heiße Dunkelziffer! Nein, da! Maxi Ratten. Maxi Ratte! Singular, bitte! Ich bin allein! Ich bin nur eine Testratte! Bin ich hier auf der 58.? Ich war eben versehentlich auf der 57. Da ist die Hölle los! Ich suche einen Violetten mit Rüssel. Dunkelziffer ist sein Name. Ich bin Dunkelziffer. Ich habe keinen Rüssel mehr. Das macht nichts. Der Name ist wichtiger. Die Maxi-Ratte richtete sich auf, schnappte sich Dunkelziffer und zog an ihrer Leine, welche übrigens ins Nichts führte, woraufhin das mannsgroße Nagetier mitsamt Dunkelziffer mit einem Ruck ins Nichts fortgerissen wurde. Und aus diesem Nichts zog es die beiden dann direkt in die unendliche Kiste. Und dort wurden sie geradezu ausgespuckt vor Allegro, der sich jetzt der offizielle Hüter der Kiste nannte und auch so angesprochen werden wollte. Seinen Feind fürs Leben, die Maxi-Ratte, hatte er gefangen und zu Testzwecken an einer Leine in der Kiste eingesetzt, um Dunkelziffer zur Rede zu stellen. Nun befreite sich die Maxi-Ratte und biss Allegro in die Wade, bevor sie durch die Ordnerhaufen weghuschte. Was verdammtes Biest bringt alles durcheinander. Dunkelziffer, du hast mich eingesperrt und mir Spaß versprochen. Obwohl ich zuerst dachte, du würdest dein Versprechen nicht halten, muss ich gestehen, dass ich mittlerweile doch Spaß habe und meine Allmacht in der Gefangenschaft genieße. Ich möchte nichts schuldig bleiben, deshalb erfülle ich dir einen Wunsch, wenn es mir möglich ist. Nur einen? Ja, es kann aber auch ein großer sein. Das muss ich mir gut überlegen, damit ich mir ja nichts Falsches wünsche. Dann kamen Dunkelziffer dunkle Erinnerungen an Wunschmärchen, die ihm schon als Kind erzählt wurden und die er offenbar bei der Folter niemals erwähnt hatte. Und er merkte, dass er auf diese Situation besser vorbereitet war, als er zunächst dachte. Als Kind hatte er eine Taktik für den Wünscher entworfen und diesen Plan setzte er nun um. Wenn ich 3 Wünsche hätte, würde ich mir immer mit dem letzten Wunsch 3 weitere Wünsche wünschen. Ein Wunsch ist schon direkt der letzte, also mein Wunsch ist, 3 Wünsche sollen erfüllt werden. Schlaues Kerlchen. Aber es scheint mit deinem Wunsch alles in Ordnung zu sein. Erstens, Karl Klebebart soll hierher kommen. Zweitens, Karl auch. Und drittens möchte ich 3 weitere Wünsche erfüllt bekommen. Schlaues, schlaues Kerlchen. Erstens, ich bin der Hüter der Kiste. Nicht irgend so eine Fee, die man verarschen kann, weil sie an irgendwelche Verträge gebunden ist. Zweitens, ich hol dir die beiden hierher. Aber dann ist gut. Ich habe hier etwas zu erledigen. Drittens brauche ich dafür deine Hilfe, weil die Maxi-Ratte weg ist. Ich gehe da nicht rein, denn ich bestimme über die Kiste. Du musst selbst an die Leine und diese Personen holen, wer und wo auch immer sie sein mögen. Dunkelziffer ließ sich anleinen, verschwand in der unendlichen Kiste und kam zurück mit Karl Klebebart. Die Freude war groß. Dann sprang er erneut hinein und wollte K. holen, doch dieser war nicht auffindbar. Er sprang noch ein paar Mal in die Kiste und wieder zurück, bis er K. endlich in der Küche fand. K. war wegen der Einsamkeit der letzten Minuten in einen Scheintod verfallen, den aber alle für einen Tod hielten. Dunkelziffer kam gerade noch rechtzeitig für K., aber zu spät, um nicht das Missfallen der Mitgefangenen zu ernten, die K. schon so fleißig und ordentlich zubereitet hatten. Er nahm den mit scharfer Knoblauchcreme beschmierten, leblosen K. und sprang zurück ins Nichts der unendlichen Kiste, um dann wieder zurückgeschleudert zu werden und aus der Kiste zu purzeln. K. war schon wieder am Leben, da ihm Nichts automatisch alles auf Null minimiert und später dann wieder neu aufgepumpt wird. Aber das sind nur die technischen Feinheiten der Kiste, die kaum jemanden interessieren werden. Tür ist auf! Ja! Hurra. Wir haben es geschafft! Schafft. Wir haben es geschafft! Freiheit! Wir haben es geschafft! Ich habe Migräne. Hüter der Kiste, kommst du mit in die Freiheit? Und warum hast du nicht selbst den Inhalt der Kiste benutzt, um hier herauszukommen? Ich habe einfach nie daran gedacht, auszubrechen. Ich habe immer darauf gewartet, dass jemand aufschließt. Doch jetzt bin ich der Hüter der Kiste. Nein, ich bleibe hier. Bitte baut eine neue Tür ein und schließt ab. So blieben sie noch einen Tag und bauten die neue Tür. K. konnte sich nicht entschließen, mitzukommen. Er war zu schlecht drauf und blieb einfach dort, wo er war. Die Maxi-Ratte blieb ebenfalls, denn sie hatte sich mit dem von Allegro übertragenen Archivirus angesteckt und erlag der Sammel- und Sortierleidenschaft. Glücklicherweise benutzte sie aber ein anderes Archivsystem als Allegro, sodass die beiden Feinde fürs Leben bleiben konnten. Dunkelziffer und Karl Klebebart schlossen die Zelle zu und rannten in geheimen Fluren Richtung Außenmauer des Folterkomplexes. Richtung Freiheit. Möglichkeiten unbegrenzt. Rechts. Hier links. Hier links. Eine große Kurve. Und dann zickzack, zickzack. Aufgepasst. Eine Falle. Todesstrahl. Todesstrahl. Verbrennungsstrahl. Ah, auch nicht gut. Runter. Los, runter, weiter, runter, weiter, runter. Bisschen höher. Jetzt auf. Aber nicht die Linie berühren. Sie überschritten zahlreiche Hindernisse, kämpften sich tapfer durch und erreichten schließlich die letzte Luke. Freiheit. Süße Freiheit. Uah, wie das riecht. Überwindung. So richtig Freiheit. Das Röhrensystem rein, los. Da vorne, die Luke. Müssen wir richtig drehen. Los, fester. Gleichzeitig, gleichzeitig. Gleichzeitig. Okay. Karl Klebebart, allein für diesen Augenblick, da hätte es sich schon gelohnt. Sie hatten nicht damit gerechnet, bei Berührung mit Luft zu explodieren. Aber das sind nur die technischen Feinheiten des Folterkomplexes, die kaum jemanden interessieren werden. Zeigen Sie das nochmal. Aber gerne, Schmidt. Wissen Sie, wir Wärter scherzen immer, gut oder böse, je nach Größe. Aber das ist Maschinenhumor, den kein Mensch versteht. Hahaha. Abwärtsbunker von Halfpast selber schuld. Mit Lars Rudolf als Dunkelziffer, Daniel Berger als Karl Klebebart, Lars Krückeberg als K, Achim Hagemann als guter Bulle, Josef Götz als öffentlicher Belächler, Martin Haberbosch als Titel-, Abspann- und MP73-Informationssprecher, Ilanit Magascha-Grieg als Allegro und Nachricht, Sir Ladybug Beetle als Erzähler, Schmidt und Maxi-Ratte. Buch, Regie und Komposition Halfpast selber schuld. Ton Stefan Friedrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Zalis.